Ritters Wohl und Wehe, Chronik einer Burg und ihrer Besatzung, Hörspiel von Hans-Peter Breuer. Die Burg da oben. Nur noch die Trümmer der Burg. Dornen und Brombeerhecken, wilder Lorbeer und Fingerhut. Ein kalter Wind weht durch die Mauerspalten und die Krähen fliegen in Schwärmen. Hier haben einstmals Leute gewohnt. Das wissen wir aus der Chronik. Ritter, Knappen und Edelfräulein, Knechte und Mägde. Und auf den Türmen waren Wachen postiert. »Halt, kein Durchgang«, riefen sie, wenn Reiter näher kamen. Oder »Wer da? Freund oder Feind?« »Siehst du auch, was ich sehe? Da kommen Reiter zu Pferde.« »Ja, das steht fest.« »Halt, kein Durchgang!« »Wer da? Freund oder Feind?« So riefen die Wachen und brachten ihre Waffen in Anschlag. Pfeil und Bogen, denn das Pulver war noch nicht erfunden. Wir hören Pferdeschnauben, Sturmgeläut und wildes Getrampel auf der Zugbrücke. Wir hören Seufzen, Stöhnen und das Klirren schwerer Eisenketten. Wo sind wir also? Wohin hat es uns verschlagen? Halt! Keinen Schritt weiter! Was haben Sie hier verloren? Das ist der finstere Burgvogt, der uns den Weg versperrt. Böse lässt er seine Reitpeitsche sausen. Er hat die Schlüssel zu den Kerkertüren. Dort aus der Tiefe sind schreckliche Seufzer zu hören. Ja, da unten halten wir unseren Gefangenen. Seit 7 Jahren schmachtet er im Burgverlies. Wenn ich die Tür hier aufhebe... Man braucht seine ganze Kraft dazu. Ist das finster. Und ein elender Gestank steigt aus dem Loch heraus. Seit 7 Jahren sitzt er da und jammert. Die spanische Halskrause habe ich ihm umgelegt. Und eisgrau ist er inzwischen geworden. Oh weh, sag ich da nur. Aber wir wollen die Falltür rasch wieder schließen. Seine Augen vertragen das Tageslicht so schlecht. Ja, wir müssen ihn gut unter Verschluss halten, damit er uns nicht davonspringt. Es wäre schade um das schöne Lösegeld. Da reitet er fort, um den 10. einzutreiben, den die Bauern ihm heute entrichten müssen. Und wenn ich mir am Ende auch noch einen Wilddieb oder einen Holzfrevler fange, dem ich die spanische Halskrause umlegen kann, dann sollte mich das ganz besonders freuen. Gottloser Burgvogt, möge er dereinst am jüngsten Tag seinen gerechten Lohn erhalten. Doch beginnen wir von vorn, in aller Herrgottsfrühe. Die Morgenröte berührt schon die Dächer der Burg, und Knechte und Mägde kommen gelaufen. Hey, wie sind gleich wieder eure Namen? Ich heiße Bernfried. Und ich Konrad. Und ich Kurnefall. Und ich Maltersack. Und ihr dort in der Küche und am Brunnen? Wir heißen Mete, Hiltrud und Gerberer. Gut, dann rasch zurück an eure Arbeit. Und schon eilen sie davon, machen Feuer im Herd, kneten Kuchenteig oder ziehen Wasser aus dem Brunnen. Die beiden Mägde Klartraut und Kerntrud helfen der Burgfrau in die Kleider. Nicht so hastig, meine Lieben. Ihr zerreißt mir das nieder. Da steht Frau Mildred, von ihrem langen Haar umflossen, und lächelt uns zu mit ihrem purpurroten Mund. Ritter Tankred, ihr Gemahl, der Herr und Hausgebieter, legt gerade seine Rüstung an. Habe ich meinen Helm? Ja, ich habe ihn. Habe ich meinen Federbusch? Ja, ich habe ihn. Habe ich meine Beinschienen? Meinen Schuppenpanzer? Die Standarte des Burgherrn wird aufgezogen, zum Zeichen, dass Ritter Tankred sich von seinem Lager erhoben hat. Und nachher will er über seine Dörfer reiten. Habe ich den Manefer? Den metallenen Stulpenschuh? Seine Rüstung und sein Harnisch gehen ihm über alles. Er ist stolz darauf, ein Ritter zu sein, und so will er morgen schon am Tag der Schwertleite auch seinen Sohn Malte zum Ritter schlagen. Sag mir, was du werden willst, mein Sohn. Ritter? Was denn sonst wohl, Vater? So nimm denn hier dein Handwerkszeug. Das Schwert, um Streiche auszuteilen, und den Schild, um Streiche abzuwehren. Und hier ist also deine Lanze. Halte sie mit der einen Hand so und mit der anderen so. 3 Lanzen darfst du verlieren, bevor du besiegt bist. Freudig geht der junge Edelmann bei seinem Vater in die Lehre. Und nun gib Acht. Den Rücken biege durch. Der Körper des Lanzenwerfers ist Bogen und Sehne zugleich. Gezielt und maßgenommen. Etwa so. Anlauf, Abwurf, ein leises Zischen in der Luft und vom Pferd fällt der gespickte Feind. Und dann zum guten Schluss, was das Turnier betrifft. Du solltest dir vorher noch das Haar abschneiden, damit du nicht so aussiehst wie ein Mädchen. Der Tag der Schwertleite rückt näher. Und der Tag des Turniers. Seit Wochen schon schläft Malte mit dem Schwert unter dem Kopfkissen, legt im Traum den Arm um den Nacken seines Pferdes und klätschelt zärtlich seinen Hals. Oh, ich bin so ungeduldig, Ritter zu werden. Oder er kniet nachts am erhabenen Ort der Burgkapelle und blickt fromm zum Gekreuzigten empor. Der Gekreuzigte bewegt den Kopf und sagt mit deutlicher Stimme: Mir scheint, du fieberst, mein Freund. Du kannst vor Aufregung kaum noch schlafen. Ja, Herr, ich kann es wirklich kaum erwarten. Als Ritter musst du Schirmherr der Schwachen und Schützer des Glaubens sein. Und schließlich, was das Turnier betrifft, am besten, du verrichtest vorher ein Stoßgebet. Wir wollen Kaplan Iglesius unseren Besuch abstatten, dem Seelenhirten der Burg. Wir finden ihn in seiner Klause über ein aufgeschlagenes Buch gebeugt und stören ihn sicher beim Gebet. Darf ich eintreten, Herr Magister, oder störe ich Sie beim Gebet? Sie stören mich beim Schreiben, beim Verfassen der Chronik. Die Chronik unserer Burg, vom Staub der Jahrhunderte bedeckt. In ihr ist alles aufgeschrieben und uns überliefert. Ja, denn was man schreibt, das immer bleibt. Aber man muss beim Schreiben auf so vieles achten, auf die Schrift, auf die Rechtschreibung und darauf, dass das Ganze einen Sinn ergibt. Die Chronik der Burg, das wissen wir nun, hat Kaplan Iglesius geschrieben. Doch was ist sonst noch Ihres Amtes, Herr Kaplan? Ich halte den Leuten hier die Predigt, nehme ihnen die Beichte ab und reiche ihnen die Wegzehrung. Und die Kinder der Burg sitzen bei mir auf der Schulbank. Malte jedoch ist der Schulstube längst nun entwachsen. Mit Rotraut, dem jungen Ritterfräulein, verbringt er manche Stunde im Freien. Draußen beim Vorwerk, unter dem alten Nussbaum, stecken sie heimlich die Köpfe zusammen und blättern in der Bilderbibel. Sehen wir wieder die Bilder an? Ja, wenn du willst. Die Bilderbibel in der sie viele Freunde haben. Den Mosesknaben im Schilf, die klugen und die törichten Jungfrauen, die Jünglinge im Ofen und Bileams Esel, der sprechen kann. Und wer ist das, wo mein Finger jetzt hin zeigt? Delia, wie sie Simson das Haar abschneidet. Und das? Bezabe, wie sie nackt im Brunnen badet. Und der hier hinter der Mauer vorlugt, das ist König David. Und hier ist Potiphas Frau, wie sie Josef schöne Augen macht. Wir belauschen ein Gespräch, bei dem wir nichts verloren haben. Aber da wir einmal dabei sind, hören wir weiter. Vater will, dass ich mir das Haar abschneide, damit ich nicht aussehe wie ein Mädchen. Aber denk nur, wie es Simson erging, als er geschoren war. Aber zum Reiten ist es wirklich nicht gut. Reiten, reiten, reiten. Wenn du immer nur reitest. Aber hast du vergessen, was ich werden will? Und morgen ist schon das Turnier. Und wer weiß, gegen wen ich ausgelost werde. Für das Turnier habe ich dir etwas genäht. Ein kleines Säckchen, das Glück bringen soll. Ein kleines Säckchen mit einem Band zum Umhängen. In einem Weiß, das Liebe ausdrückt. Und da tue ich dir nichts hinein als Küsse. So reden die beiden. Und Rotraud lacht, dass man ihre blauen Augen blitzen sieht. Doch damit nun genug und kehren wir zur Burg zurück. Die Wachen nämlich, die oben zwischen den Zinnen scharfen Ausguck halten, haben einen Reiter erspäht, der rasch ans Ziel kommen möchte. Da kommt ein Reiter. Zu Pferde. Ja, das steht fest. Aleppo! Nach Jerusalem! Ein reitender Bote ist eingetroffen und kann vor Eile kaum sprechen. An alle Kaiser, Könige, Bischöfe, Lehnsherren, Grafen, Ritter und Edelleute! Und der Bote rollt ein Schriftstück aus, um es den ans Tor gelaufenen Leuten der Burg zu verlesen. Versammelt euch in Schar! Bildet ein christliches Heer, damit die Feinde des Glaubens... Ein Sendschreiben des Heiligen Vaters. Ich habe seine Schrift erkannt. Da ist ja auch das Petschaft seiner Heiligkeit. Und ohne eine Antwort abzuwarten oder sich einen Augenblick Ruhe zu gönnen oder einen Becher auf das Wohl des Vaters der Christenheit zu leeren, ist der Bote schon weiter, um seine Nachricht im ganzen Land zu verbreiten. Nach Tarsus! Nach Jaffa! Nach Jaffe! Nach Jerusalem! Ein Kreuzzug, wenn mich nicht alles täuscht. Aber wir müssen dem Papst nicht gleich jetzt schon Antwort erteilen, oder? Was meinen Sie, Herr Kaplan? Aber Sie sollten es nicht auf die lange Bank schieben. Es ist die Not des bedrängten Jerusalem, des bedrohten heiligen Landes, die aus seiner Botschaft spricht. Das heilige Land, dem die päpstliche Sorge gilt, dem das päpstliche Herz gehört. Durchreisende Kreuzritter, prächtige Kämpfer des Glaubens, die schon dort waren, sitzen unter dem Dach der Burg beisammen und prahlen mit ihren Erlebnissen. Wir flogen durch fast ganz Italien und mit einer mächtigen Flotte schwammen wir ins heilige Land hinüber. Kienspäne brennen an den Mauern, denn bis spät in die Nacht sitzen sie noch und prahlen und haben dabei Tränen in den Augen. Ja, das war ein schöner Tag, als unsere Rittersfüße das heilige Land betraten. Wir betraten endlich das Land, auf dessen Boden unser Herr einst selbst gewandelt. Andere hingegen, die Hartes erduldet haben, wissen ganz Entsetzliches zu berichten. Die Musulmanen empfingen uns mit einer Wolke von Pfeilen und mit Säbeln, die sie vorher an den Wüstenfelsen wetzten. Und ihren Gefangenen träufeln sie geschmolzene Silber in die Augen und foltern sie unter Allah-Geschrei zu Tode. Wir waren 10.000 Eisenmänner, aber nur 100 kehrten zurück. Und die Sonne schien da unten so entsetzlich, dass unsere Haare verbrannt und das Weiße in unseren Augen schwarz wurde. So berichten andere heimkehrende Kreuzritter, denn sie haben Schreckliches erduldet. Was mich betrifft, ehrlich gesagt, so möchte ich das Ganze erst noch einmal beschlafen. Und damit sind wir einverstanden, denn einstweilen stehen der Burg ja noch bedeutende Tage bevor. Ein Sommersonntag nämlich, im Jahr der Gnade so und so viel. Die Sonnenstrahlen fallen schräg in die Burgkapelle und Graf Tankred kleidet den jungen Edelmann Malte in die Ritterrüstung. Die Armschiene? Die Beinschiene? Das Kettenhemd. Gerüstet kniet Malte nunmehr auf den Stufen, wobei Graf Tankreds Vaterauge auf ihm ruht. Im Namen des dreieinigen Gottes schlage ich dich hiermit zum Ritter. Sei tapfer, unverzagt und treu. Amen. Nun ist Malte selbst ein Ritter. Er wird mit dem Schwert gegürtet und die Sporen werden ihm angelegt. Steh nun auf, du prächtiger Bursche. Da steht er nun. Und in der ganzen Burgkapelle geht ein Raunen um. Wie schön, einen frischgebackenen Ritter in unserer Mitte zu haben. Noch niemals ist er mir so groß und schön erschienen. Das Haar fällt ihm so seidig weich und rollt am Ende auswärts wie ein Hobelspan. Wie Simson, bevor er geschoren war. Vielleicht wird etwas ganz Besonderes aus ihm. Wir wollen sehen, was die Zukunft bringt. Und so gehen wir zum Turnierplatz hinüber. Denn wer das Turnier nicht gesehen hat, der hat gar nichts gesehen. Goldene und silberne Standarten, im Winde wehende Fahnen, Hellebarden, turmhohe Spitzenhauben, Hüte mit langen Vogelfedern, Kleider mit herrlichem Faltenwurf. Adlige Damen sitzen unter aufgespannten Tüchern und die Ritter der Umgebung stehen auf ihre Schilde gelehnt. Und da sehen wir Rotraut, Heideröschen im Haar. Sie trägt Bänder den Rücken herunter und weiße Strümpfe in Kreuzbandschuhen. Die Kämpfer sind schon ausgelost und warten unten am Gattertor. Aber wer von ihnen ist Malte? Der mit dem Falken im Schilde ist Malte. Und sein Widersacher? Wer ist gegen ihn ausgelost? Der mit dem Nashorn im Schilde. Oh mein Gott. Der Schwarze, der Riese, der als gefährlich gilt. Der Rote und der Schwarze. Falke also und Nashorn werden den Wettkampf bestreiten. Und nun werden wir sehen. Fanfarenschall, Trommeln und Pfeifenspiel. Herolde sprengen herein. Der Schiedsrichter hat den Sand auf dem Kampfplatz geglättet und misst mit ausgespannten Armen die Entfernung. Neben uns die Fräulein lüften ihre Schleier und auch Graf Tankred wartet voller Ungeduld. Aber Malte steht noch in Gedanken. Was ist? Warum reitest du nicht? Was stehst du da wie angewurzelt? Ich verrichte ein Stoßgebet, Vater. Verbeugungen der beiden Widersacher und der Ansturm beginnt. Da kommt auch schon das Nashorn gesprungen, das den Falken aufspießen will, und wir befürchten das Schlimmste. Schreie der Leidenschaft, die über den Kampfplatz gellen. Aber nein, daneben. Das Nashorn verfehlt seinen Stoß und auch der Stoß des Falken geht fehl. Und so bleibt vorerst alles beim Alten. Beide werden in die Schranken gewiesen, wenden ihre Pferde, setzen rasch wieder Sporen an und stürmen aufs Neue. Komm, Roter, komm, Schwarzer, wird aufgeregt gerufen und abermals die zwei Ritter, die nach vorne fliegen. Jetzt sind sie sich zum Greifen nahe. Schnauben, Hufgetrampel. Und dann stoßen ihre Lanzen ganz gewaltig. Fortitudo. Starkmut, mein Malte. Ein helles Klirren, wenn Eisen auf Eisen prallt und das Zersplittern einer Lanze. Der schwarze Riese ist getroffen. Aber wo ist Malte? Und was ist mit seiner Lanze? Meine Lanze ist zersplittert. Sie ist hin und entzwei. Drei Lanzen darfst du verlieren, bevor du besiegt bist. Und mein Pferd ist gestrauchelt, Vater. Dann wechsel im Sprung auf ein neues. Maltes Pferd ist gestrauchelt, aber er wechselt im Sprung auf ein neues. Und eine frische Lanze wird ihm zugeworfen. Der Platz ist aufgewühlt und aus den Nüstern der Pferde steigt Dampf. Es wird gekämpft und Geistesgegenwart gefordert. Viele Stöße sind schon ausgeteilt. Falke und Nashorn zahlen mit gleicher Münze. Nun hat auch Malte seinen Stoß erhalten. Oh, das hat furchtbar wehgetan. Rotraud ist kreidebleich geworden. Nein, passieren darf ihm nichts. Denk an das Pfand an deinem Hals. Doch wieder hat der Schwarze kehrt gemacht, um wütend angestürmt zu kommen. Das Blut erstarrt uns in den Adern. Graf Tancred springt von seinem Sitz. Ja, gute Freunde, was ist jetzt? Die Lanze trifft den Schwarzen wie ein Hammerschlag. Der Schwarze, ja, er ist es, stürzt von seinem Pferd. In ganzer Länge liegt er da. Nun ist er schwer genug gestraft. Der Sieger öffnet lachend das Visier. Hurra und Bravo wird ihm zugerufen. Hierher! Hierher, tapferer Malte! Hierher, mein Sohn! Drei schwere Stöße musste ich einstecken. Doch dann zum guten Schluss. Gut hast du ausgeteilt, du Draufgänger. Und ganze Arbeit hast du geleistet. Vielleicht hat ja ein Engel mich beschützt. Und dann das weiße Pfand an meinem Hals. Und Rotraud lacht, dass man ihre blauen Augen blitzen sieht. Aber jetzt schlage ich vor, dass wir uns zur Tafel setzen. Ich habe Hunger wie ein Scheunendrescher. Der Burgherr hat an seiner Tafel Platz genommen und das schönste Tischgebet gesprochen, das er weiß. Bratschnäpfe in Lavendel, Entengrütze, weißer Fasan und Schneehuhn mit Burgunder, Spanferkel, Maronen und zum Nachtisch frische Birnen. Ja, auf das Essen gibt der Ritter viel. Der Burgherr schwelgt im Hochgenuss und sieht von seinem Teller kaum noch auf. Sag, warum trinkst du aus einem Becher mit gläsernem Boden, Vater? Damit ich jederzeit sehe, wenn Feinde kommen, du Dummkopf. Du bist wohl schon im Heiligen Land mit deinen Gedanken. Ob ich ins Heilige Land ziehe, das muss ich erst noch einmal beschlafen. Aber Sie sollten es nun nicht mehr weiter auf die lange Bank schieben. Was einmal zählt vor Gottes Richterstuhl, das sind die guten Taten. Die guten Taten, die guten Taten. Was reden Sie da? Habe ich nicht meinen Bauern an jedem grünen Donnerstag die Füße gewaschen? Habe ich nicht neulich erst einen Wildhieb begnadigt, dem der Burgvogt die spanische Halskrause umlegen wollte? Ich könnte keiner Fliege was zuleide tun. Wie immer nach dem Essen ist der Graf ein wenig eingenickt. Und während er im Traum über sein Land und durch die Grafschaft reitet und der gottlose Burgvogt seine Peitsche auf die Köpfe der Bauern und Leibeigenen niedersausen lässt, ist er selbst die Güte in Person. Ein gesegnet schönes Wetter haben wir heute. Kommt nur näher, Leute. Ich beiße euch nicht. Da stehen die Leibeigenen auf ihren bloßen Füßen, bilden einen Kreis um ihre Obrigkeit und wagen kaum, die Augen aufzuschlagen. Ich bin der Edelmann der Burg dort drüben. Euer Lehnsherr also. Und dies ist mein Sohn Malte, dem nach meinem Tod dies Lehen zufällt. Gottes Segen, Herr Graf. Zu Befehl, euer Gnaden. Wie mir scheint, seid ihr alle heute schon recht fleißig gewesen. Ja. Dass ich nicht lache. Ich höre vor Faulheit nur so eure Knochen knacken. Und der gottlose Burgvogt lässt böse seine Reitpeitsche sausen. Eine schöne Bescherung ist das hier. Da soll man nun ruhig Blut bewahren. Nun seien Sie doch nicht so streng mit den Leuten. Sie geben sich doch Mühe. Und der Zehnte, den Sie entrichten müssen, was ist mit ihm? Her mit dem Zehnten, sage ich nur! 20 fette Schweine, 10 Futter Heu. Und 5 Körbe Bienenwachs mussten wir schon entrichten. Und dann treten auch die Frauen und Kinder hinzu und beklagen ihr trauriges Los. Es ist wenig genug, was wir haben. Und es gibt so viele hungrige Mäuler zu stopfen. Von morgens bis abends haben wir nichts als Kummer. Graf Tancred ist gerührt und milde klingen seine Worte. Gut, fleißige Hand soll herrschen. Aber das tut sie wohl auch. Geht nicht viel, so geht wenig. Ich bin Land auf, Land ab als herzensguter Mann bekannt. Als Ritter muss ich Schützer der Schwachen sein. Ich sage, zeigt mir, was in euren Körben, was in euren Töpfen ist. Und wenn sie leer sind, dann sage ich, hier nimm, du armer Lazarus. Und Ritter Tankred fährt mit seiner Rede an die Dorfbewohner fort. Oben, von meiner Burg herab, von meiner hohen Warte aus betrachtet, da liegen eure Dörfer wie gemalt, wie eine hingeworfene Perlenschnur. Doch hier erst, aus der Nähe, da sieht man die genauen Einzelheiten. Kaum habt ihr was zum Essen in den Töpfen. Und die Fastenzeit ist längst vorüber. Nein, aus Roggen bäckt man kein Weizenbrot. Und hier riecht es wahrlich nicht nach Gänsebraten. Und in euren armen Behausungen bläst, wie ich höre, der Wind ständig das Licht aus. Könnte ich doch nur euer trauriges Los erleichtern und einen Beweis meiner christlichen Herrschaft setzen. Gäbe es dazu doch nur eine Gelegenheit. Und da der tückische Burgvogt nun gerade einen Waldfrevler oder Wilddieb gefangen hat und ihm die spanische Halskrause umlegen will... Halt, Herr Vogt! Ich lasse Gnade vor Recht ergehen. Tritt Ritter Tankred augenblicklich dazwischen und schenkt dem Missetäter die Freiheit. Selig sind die Barmherzigen. Ja, so steht es geschrieben. Und damit wendet der großmütige Lehnsherr feierlich sein Pferd und die Dorfbewohner treten ehrfurchtsvoll zur Seite. Und nun will ich zurückkehren. Mein Platz ist oben auf dem geliebten Rittersitz. So ist es Gottes Wille. Da oben will ich schalten und walten. Von meinen Mauern und Zinnen will ich auf euch niederblicken. Und dann mögt ihr sagen, ja, auf jener Burg dort oben, da wird ein lieber Vater wohnen. So schön sprach der Burgherr zu seinen Schutzbefohlenen im Traum. So wählte Ritter Tankred seine Worte. Doch darüber schreibt die Chronik nichts. Das müssen wir ebenfalls geträumt haben. Und so mag das Ganze nun auf sich beruhen. Fortfahren wollen wir mit etwas anderem, das sich zutrug, als Ritter Tankred einmal nicht zu Hause war. Habe ich gesagt, dass die Burgfrau gern den Liedern der fahrenden Sänger lauscht? Kommt nämlich ein fahrender Sänger daher, so streckt sie gleich ihr zartes Haupt zum Fenster hinaus und freut sich darüber von ganzem Herzen. Es ist schön, dass Sie zu uns gefunden haben, Herr Spielmann. Wir können wohl von Glück sagen, dass unsere Burg genau an Ihrem Wege liegt. Haben Sie nicht Lust, uns etwas vorzutragen? Der Spielmann besinnt sich nicht lange, nimmt seine Laute zur Hand und gibt sogleich eine Probe seiner Kunst. Am Waldesaume kann ich lange Nachmittage kann ich dem Kuckuck horchend kann ich im Grase liegen kann ich. Das sind die Verse, die der Spielmann zu seiner Musik gedichtet hat, der Text, den er zur Laute singt. Der Grund dafür ist meine huldvolle Herrin, die weit und breit und breit und breit nicht ihresgleichen findet. Ja, er versteht die Kunst, seine Seele in Versen zu spiegeln. Sein Lied kann Rosen zum Erblühen bringen. Frau Mildred ist vor Rührung überwältigt. Am Waldesaume kann ich Lange Nachmittage kann ich dem Kuckuck horchend kann ich im Grase liegen, kann ich. Wenn es nach mir ginge, so könnte ich bis in Ewigkeit so zuhören. Aber Sie müssen weiter, Herr Spielmann, ich weiß. Spielleute sind einmal hier und morgen dort. Sie streckt ihm beide Hände entgegen, um Lebewohl zu sagen, und sieht dem Scheidenden mit Wehmut nach. Wenn nur Graf Tankred nichts erfährt. Es heißt, er sei zur Jagd geritten oder beim Forellenfang. Doch plötzlich, ohne anzuklopfen, tritt er in den Saal. Mein Gott, hast du mich erschreckt! Ich hätte es mir denken können. Ritter Tankred ist sehr ungehalten. Kaum hat man seinen Rücken gekehrt und ist zum Tor hinaus, kaum ist die Standarte des Burgherrn eingezogen. Tankred, sei doch nicht so ungehalten. Ich hätte es mir denken können. Böse Zungen haben es dir hintertragen. Du weißt wohl nicht, was alles so geredet wird. Ach, es wird nicht alles so geredet, Tankred. Na gut, ein fahrender Sänger war da. Aber nun ist er auch schon wieder fort. Er hat ein bisschen lauter gespielt. Da ist doch nichts dabei. Als ob es darum ginge, ein bisschen lauter zu spielen und das Blaue vom Himmel herunter zu faseln. Prahlhänse, Maulhelden, Ohrenbläser. Und dann schimpft und poltert der Ritter noch eine Weile, aber dann tut es ihm schon wieder leid. Ach was, ich nehme es ihm nicht übel. Ich weiß ja, er ist eben gar nicht musikalisch. Viel eher nach Ritter Tankreds Geschmack sind da schon die Komödianten und die Gaukler, die überall im Land umherziehen. Wir ziehen so rum. Wir ziehen so rum. Wir ziehen so rum. Ja, so ist das mit den Gauklern. Froh wären wir, Eure Gnaden, Ihnen eine Vorstellung geben zu dürfen. Und dazu will Ritter Tankred natürlich nicht Nein sagen. Schön, dass ihr da seid, Kinder. Denn heute ist wirklich kein Tag, um Trübsal zu blasen. Und dann ziehen die Gaukler mit Geschrei und Schwenken der Hüte zum Tor herein. Ihre Kleider sind so bunt zusammengeflickt wie das Heilige Römische Reich. Überall finden lustige Gesellen Platz, werfen Bälle in die Luft und fangen sie wieder, zaubern weiße Tauben aus dem Hut und stehen auf dem Kopf. Denn das alles können sie. Guten Tag, Herr Superintendent, rufen sie, wenn der griesgrämige Burgvogt vorübergeht, oder guten Tag, Herr Ohrenbeichtvater, oder Kyrie eleison, Herr Vikar, rufen sie, wenn Kaplan Iglesius vorübergeht, oder guten Tag, Herr Theophrastus und Bombastus, wenn sie dem Burgherrn auf der Treppe begegnen und der Angesprochene lacht laut und herzlich. Tatsache ist, dass die Gaukler jetzt gleich eine Vorstellung geben wollen. Na, dann werden wir etwas zu sehen bekommen. Großartig. Das soll uns freuen. Unsere Begebenheit trägt sich teils im Himmel, teils auf Erden, teils aber auch in der Hölle zu. Es treten darin auf, hoch und niederig, gut und böse, jung und alt, Heilige und Missetäter, Cherubim und Seraphim, Luzifer in Gestalt eines Ziegenbockes. Aber das letzte Wort hat Gottvater. Und die Schauspieler stecken sich schnell noch Nüsse in den Mund, damit sie nicht vergessen, mit verstellter Stimme zu sprechen. Zur Begrüßung erscheint der Hans Wurst mit seiner langen Nase. Meine Nase ist deswegen so lang, weil ich Luzifer so lange daran herumgeführt habe. Dem Hans Wurst auf dem Fuße folgt ein finsterer Bösewicht, der beständig seine Reitpeitsche sausen lässt. Eine schöne Bescherung ist das hier. Da soll man nun ruhig Blut bewahren. So, dann sehen wir einen Scheinheiligen bei Kerzenschein in seiner Bibel lesenden Burgkaplan. Kleine Teufel nähern sich hinterrücks und furzen ihm die Kerze aus. Ja, was nun? Wie soll ich nun in meiner Bibel lesen? Der Burgkaplan faltet die Hände und sogleich schweben Engel hernieder, um die Kerze wieder anzuzünden. Dann schreitet ein gottesfürchtiger Ritter herauf, ein prächtiger Kämpfer des Glaubens, dem seine fromme Gemahlin das Kreuz auf die rechte Schulter heftet, weil er mit dem christlichen Heer ins heilige Land ziehen möchte. Nach Tarsus! Nach Jaffa! Nach Jaffa! Doch bald erstirbt ein jegliches Gelächter, denn von hinten nähert sich der Tod als Schnitter oder Knochenmann, um den Leuten auf die Schulter zu klopfen. Höchste Zeit, meine Freunde. Beeilt euch. Ich möchte euch nicht zweimal rufen. Ja, was soll man sagen? Da ist nicht ein einziger, der zum Sterben Lust gehabt hätte. Doch nun nützt alles nichts. Der Tag des jüngsten Gerichts ist angebrochen. Die Erde bebt und blutiger Regen fällt vom Himmel. Die Toten schieben ihre Grabsteine beiseite und stehen aus den Gräbern auf. Wir Toten schieben unsere Grabsteine beiseite. Wir Toten stehen aus den Gräbern auf. Und in seinen Feuermantel gehüllt erscheint Gottvater, von Cherubim und Seraphim begleitet. Und wir hören seine furchtbare Stimme. Links die Bösen, rechts die Guten. Und alle werden auf der Gerechtigkeitswaage gewogen, alle wie sie da sind. Und ihre Missetaten überwiegen oft das Gute. O wir armen Sünder! O weh! O weh! Unsere Missetaten! Wir sehen die einen in den Himmel schweben und die Verdammten in den Abgrund stürzen. Wir sehen Kessel voller armer Seelen. Wir sehen den Feuerofen der Hölle, sehen Teufel ihre roten Zungen herausstrecken und ihre Mistgabeln schwenken und ihre Eisen glühend machen. Da werden die armen Sünder aber so recht ins Schwitzen kommen. Und dann heben wir sie auf, Ofenschaufeln in die Höhe. Ja, wir wissen schon, wer hier am Ende in der Hölle brät. Denn wer natürlich in des Teufels Küche kommt und in der Hölle brät und die ewigen Qualen erleidet, das ist der gottlose Burgvogt. Und wer in den Himmel emporschwebt und dort seinen Ehrenplatz erhält, das sind Edelmann Tankred und die Seinen. Und zum Schluss der Vorstellung kommen Konrad und Kurnefall, Mete, Hiltrud und Gerbera gelaufen und ziehen den Teufeln ihre roten Zipfelmützen vom Kopf. Und so haben auch die Knechte und Mägde noch ihr Vergnügen an der Sache. Ja, und dann ist die Vorstellung zu Ende. Na Kinder, war das eine Herrlichkeit. So sehr wir uns auch vor Luzifer und seinen Spießgesellen fürchten müssen. Aber ohne sie wären wir vor Langeweile fast gestorben. Was? Etwa nicht? Ritter Tankred lacht, bis ihm die Tränen aus den Augen kollern. Gut, in Ordnung, Freunde, einverstanden. Sterben müssen wir alle mal. Aber ich gehöre noch längst nicht zum alten Eisen. Da muss sich der Gevatter noch eine Weile gedulden. Und dann ziehen Musikanten auf. Der Burgherr ist so gut gelaunt, dass er seinen Helm im Takt schwenkt und seine Gemahlin zum Tanz auffordert. Na komm, mein Küken. In meiner Jugend habe ich oft das Tanzbein geschwungen. Und dann tanzen die beiden, und zwar gar nicht mal so schlecht. Wie gut bist du! Wie klug bist du, Graf Tankreds schöne Mädchen. Und dann tanzt die ganze Burggesellschaft hinterher. Und wer keine Lust hat, der soll es bleiben lassen. Aber die Reihe wird länger und länger, denn keiner möchte als Spaßverderber gelten. Wenn es nach mir ginge, ich könnte bis in Ewigkeit so fortfahren. Doch schließlich haben alle genug und auch die Musikanten sind müde. Schlage ich vor, dass wir uns gute Nacht sagen, ihr Lieben. Da steht Frau Mildred, von ihrem langen Haar umflossen, streckt uns beide Hände zum Abschied entgegen und die getreuen Mägde Klartraut und Kerntrud leuchten ihr zu Bette. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht geht es überall von Mund zu Mund und damit sind wir einverstanden. Die Kienspäne an den Wänden werden ausgeblasen. Schwere Türen fallen ins Schloss, die Standarte des Burgherrn wird eingezogen und einer nach dem anderen macht sich auf den Weg. Habe ich meinen Helm? Ja, ich habe ihn. Habe ich meinen Federbusch? Ja, ich habe ihn. Mein Manifer, den metallenen Stulpenschuh. Da zieht er hin, der Herr und Hausgebieter. Und selbst die Burg wird ihn nicht halten. Habe ich das Schwert, um Streiche auszuteilen? Und den Schild, um Streiche abzuwehren? Ja, es gibt Dinge, die getan werden müssen. Malte aber steht noch in Gedanken. Vielleicht wird etwas ganz Besonderes aus ihm. Am St. Thomastag schütteln die Mädchen einen Holunderstrauch. Und aus der Richtung kommt dann der Bräutigam. Und da ist Rotraut. Heideröschen im Haar. Treffen wir uns wieder am Vorberg und sehen Bilder an? Nein, heute nicht. Was ist? Was stehst du in Gedanken? Und Kaplan Iglesias, was ist mit ihm? Immer noch über die Chronik gebeugt. Aber sein Kopf ist tief herabgesunken. Was man schreibt, das... Herr Kaplan, Herr Burgkaplan Iglesias. Eingeschlafen. Im Jahr der Gnade so und so viel. Und der Wind bläst seine letzte Kerze aus. Ein fahrender Sänger ist da gewesen und hat ein bisschen Laute gespielt. Aber nun ist er auch schon wieder fort. Ach, Tancred, sei doch nicht so ungehalten. Wie mag die Geschichte mit Rotraut und dem jungen Edelmann Malte ausgegangen sein? Sie waren ja damals schon so gut wie halb verlobt. Ich denke, eines Tages freite der junge Edelmann um sie und Rotraut sagte gleich ja. Doch damit nun genug. Die Gesichter unserer Freunde verlieren sich und sind gewesen. Vergangen, vergessen, verweht. Ein kalter Wind weht durch die Mauerspalten und die Krähen fliegen in Schwärmen. Dornen- und Brombeerhecken, wilder Lorbeer und Fingerhut. Die Burg, der geliebte Rittersitz, die hohe verwunschene Warte, geborsten von oben bis zu unterst. Und in den Stürmen flogen die Dächer davon. Jedoch die Wachen standen bis zuletzt. Siehst du auch, was ich sehe? Da kommt ein Reiter. Zu Pferde. Ja, das steht fest. Ein fremder Ritter hat draußen ans Tor geklopft und Edelmann Malte geht hin, um nachzusehen. Wer da? Freund oder Feind? Erkennst du mich nicht? Ach, du bist es, Vater. Dein Haar ist verbrannt und das Weiße in deinen Augen ist schwarz. Ich habe Schreckliches erduldet. Wir waren 10.000 Eisenmänner, aber nur 100 kehrten zurück. Das sind die Toten, die da reden. Und da wissen wir endlich, in welchem Zeitalter wir gewandelt sind. Niemals kehren die schönen Tage, die über der Burg leuchteten, wieder. Niemals. Ritters Wohl und Wehe. Chronik einer Burg und ihrer Besatzung. Hörspiel von Hans-Peter Breuer. Es sprachen Erzähler Joachim Notke, Tancred Peter Striebeck, Mildred, Renate Schröter, Kaplan, Heinz Schimmelpfennig, Malte, Markus Hase, Rotraut, Andrea Streichert. Regie Stefan Hilsbecher. Produktion SDR 1995.